Ich bedanke mich für eure Einladung, fand ich sehr nett, finde auch toll, dass ihr so eine Reihe hier macht und freue mich, dass ich in Halle bin. Wir hatten schon öfter mal Veranstaltungen in Erfurt, auch in Jena und es ist jetzt toll, in Halle mal zu sein. Ich werde einfach ein bisschen erzählen, ihr könnt mich auch unterbrechen, das ist nicht so das Problem. Und ja, wenn ihr mich nicht unterbrecht, dann werden wir danach hoffentlich ein bisschen diskutieren. Gewaltfreier Anarchismus oder vielleicht noch mal kurz zu mir selber. Ich arbeite bei der Zeitung Graswurzelrevolution seit Anfang der 80er Jahre mit. Die Zeitung gibt es ja schon sehr lange, gibt es seit 1972. Und ja, ich habe ein paar Ausgaben mitgebracht, auch ein paar ältere Ausgaben. Vielleicht interessiert euch speziell die vom Oktober 1989, habe ich zum Beispiel dabei. Oder andere, die Nummer 200, die einen achtseitigen Schwerpunkt hat zur Geschichte des gewaltfreien Anarchismus. Ja, könnt ihr euch ja vielleicht dann danach oder irgendwie dazwischen, wenn wir eine Pause machen, angucken. Ja, gewaltfreier Anarchismus ist eigentlich von dem Wichtigsten her etwas, das zurückgeht auf ein Modell, das ein Franzose schon im 16. Jahrhundert im Wesentlichen dargestellt hat. Ein bisschen variiert und auf verschiedene andere Situationen angewandt, lässt sich das Modell eigentlich auch heute noch als aktuell beschreiben. Das Modell kommt von Étienne de la Boétie und ist hauptsächlich in seiner Schrift von der freiwilligen Knechtschaft schon dargestellt. Und es ist einfach die Vorstellung, dass Gesellschaft wie eine Herrschaftspyramide strukturiert ist. Es war natürlich damals in der Form einer aristokratischen, höfischen Gesellschaft ganz einfach, in der eben der König ganz oben war, dann der Hofstaat, Schranzen drumherum und dass sich das dann eben bis unten, wo es in die Breite geht, zum Volk, damals hauptsächlich die einfache bäuerliche Bevölkerung, so aufteilt. Und Étienne de la Boétie hat eben die Vorstellung gehabt, diese obere Spitze, also die König und die Hofschranzen, die könnten eben nicht herrschen, nicht regieren, ohne die Unterstützung der Beherrschten. Und das ist eigentlich das zentrale Muster des gewaltfreien Anarchismus, auch in der Gesellschaftsanalyse bis heute, dass nämlich Herrschaft nur funktioniert durch die Unterstützung der Beherrschten. Damals war das so, dass im Grunde Boétie hauptsächlich gesagt hat, die Bauern geben eben Abgaben, zum Teil in Naturalien, zum Teil in Fronarbeit, also alle möglichen Formen von Steuern werden darunter gefasst, alle Formen von Arbeit für die Herrschenden. Aber Boétie hat nicht nur materielle Abhängigkeiten und Unterstützungsformen der Beherrschten benannt, sondern auch geistige. Dazu zählen vor allem Formen des Gehorsams. Dieses Modell der Herrschaftspyramide lässt sich auch so ein bisschen vergleichen mit einer Marionettenpuppe, wo halt oben jemand an Fäden zieht. Und diese Formen der geistigen Abhängigkeit, also vor allem Gehorsam, lassen sich vielleicht am besten so versinnbildlichen, dass die Bauern und Bäuerinnen damals immer sozusagen nach oben geguckt haben, also sozusagen anhand so einer Linie nach oben geguckt haben, was sagt der König oder was sagt der Hofstaat, was ich tun soll. Und das eben in Form geistiger Abhängigkeit dann Gehorsamsformen lässt sich heute auch in anderer Form ausweiten auf falsche Bedürfnisse, Konsumbewusstsein von den Leuten. Diese Form geistiger Abhängigkeit lassen sich auch heute in veränderter Form finden. Und Boétie hat im Grunde gesagt, dass Revolution, gewaltfreie Revolution, nichts anderes ist als die Aufkündigung der Unterstützung von Herrschaft durch die Beherrschten. In dem Moment, wenn die Beherrschten sagen, ich unterstütze euch nicht mehr, in dem Moment sind die Beherrschten frei und in dem Moment bricht Herrschaft zusammen. Das ist eigentlich das zentrale Modell von Étienne de la Boétie, bis heute des gewaltfreien Anarchismus geblieben. In dem Moment, in dem die Beherrschten diese Unterstützung aufkündigen, kappen sie sozusagen diesen Faden nach oben, nehmen überhaupt erstmal diese Ebene, mit wem sie da auf einer gleichen Ebene eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, überhaupt wahr. nehmen wahr, dass es andere gibt, die neben ihnen sind, die ebenfalls bisher nur nach oben geguckt haben und gucken denen sozusagen das erste Mal ins Auge. Nehmen wahr, dass die gleiche Interessen haben, bisher die gleichen Abhängigkeiten hatten, die gleichen Unterstützungsleistungen. Und in dem Moment entsteht sowas wie Solidarität. Also und diese Form Solidarität, nämlich zusammen diese Unterstützungsleistung aufzukündigen, das ist für Étienne de Labatie Revolution. Und da Herrschaft eigentlich nur darauf basiert, dass diese obere Spitze sozusagen durch die Abgaben, durch die Unterstützung und auch durch die geistige Unterstützung der Beherrschten am Leben gehalten wird, wird in dem Moment, in dem die Unterdrückten diese Herrschaft aufkündigen und sich und sozusagen solidarisch miteinander umgehen, in dem Moment wird der Herrschaft das Fundament entzogen und er hat dann so drastische Bilder, der sagt dann, in dem Moment wird der Herrschaft praktisch das Fundament entzogen und es stürzt wie ein Standbild zusammen, dem man irgendwie das Tischchen, auf dem es bisher stand, wegzieht. Das ist eigentlich das gewaltfreie Revolutionsmodell. In abgewandelter Form gibt es das bis heute. Damals hat Étienne de Labatie das weitgehend theoretisch in dieser Schrift hingezogen. Es hat aber keine größere gesellschaftliche Entsprechung dazu gegeben. Das hat sich eigentlich erst im Laufe der neueren Geschichte ergeben. Die wichtigsten Stufen dazu waren im 18., 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende, vor allem die Französische Revolution und dann im 19. Jahrhundert die Revolution in Europa, war es im Wesentlichen so, dass es bürgerliche Revolutionen waren und die Kampfmittel, die sich da ausgebildet haben in Paris und so weiter, waren Barrikadenkämpfe. Das war also im Grunde so, es hat Viertel gegeben, zum Teil von runtergekommenen Bürgern und Viertel von Arbeitern. Und dagegen hat es den Hofstaat gegeben und zum Teil das Geldbürgertum, das schon im Aufstieg begriffen war. Die haben woanders gewohnt und die haben Armeen eingesetzt. Und die Stadtviertel der ärmeren Bevölkerung, die waren eben durch enge Gassen und so weiter gekennzeichnet. Und da war es einfach sozusagen die Eingangsgassen jeweils zu verbarrikadieren. Und diese Kampfmittel, diese Barrikadenkämpfe haben es dann sozusagen von Natur aus mit sich gebracht, dass die Hauptkampfformen dieser bürgerlichen Revolution die waren, dass eben die Arbeiter oder die Armen mit irgendwelchen Waffen, sei es Steinen bis hin zu Gewehren, hinter diesen Barrikaden standen und die kaiserlichen oder die königlichen oder eben die rechtsbürgerlichen Truppen sozusagen immer wieder versucht haben, diese Stadtviertel und Barrikaden zu stürmen. Das hat den Charakter der Kämpfe im 19. Jahrhundert ausgemacht, die Barrikadenkämpfe. Das waren hauptsächlich militante, bewaffnete Kämpfe und der Übergang zu nicht bewaffneten Kämpfen, in dem Rahmen dann überhaupt gewaltfreie Kampfformen entstanden, ist mit dem Aufkommen der Konzentration von Industriearbeiterschaft in Städten im ausgehenden 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert festzumachen, dass also praktisch von überall her, vom Land, von armen Stadtvierteln, sich in großen Industriebetrieben immer mehr Arbeitende konzentriert haben und die haben ein anderes Kampfmittel sozusagen aus der Entwicklung ihrer Lebenssituation mehr und mehr praktiziert und das war der Streik. Tendenziell waren die Kämpfe im ausgehenden 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert eher innerhalb der Betriebe als außerhalb auf den Straßen, eher in Richtung, dass es immer mehr Streiks gab und immer weniger Barrikadenkämpfe. Es hat natürlich eine lange Entwicklung, Übergänge und so weiter, zum Teil auch Mischformen. Aber es gab eine Tendenz in dem Moment, in dem sozusagen entwickelte Arbeiterinnenbewegung und die war sehr lange, sowohl in Europa wie auch in Russland im 19. Jahrhundert, ja sehr libertär, anarchistisch strukturiert. Der Marxismus hat es im Grunde erst sehr viel später okkupiert und übernommen. Aber die Streikformen sind sozusagen tendenziell an die Stelle von Barrikadenkämpfen gegangen. Und weil der Streik als Aktionsform ein Mittel ist, um praktisch dem Kapitalisten sozusagen die Unterstützung der Arbeitenden zu entziehen, ist in dem Rahmen des Übergangs dieser Kampfform vom Barrikadenkampf zum Streik auch zum ersten Mal eine Massenblüte gewaltfreier Bewegungen, gewaltfreier Kampfformen entstanden. Hinzu kam dann die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, ein massenhaftes Hinschlachten, Morden und ein Müdewerden am Krieg. Die heimkommenden Soldaten hatten die Schnauze voll vom Krieg und die ersten wirklichen Erfolge und massenhaften Bewegungen sehr gering oder sogar nicht bewaffneter Kräfte waren dann in der Revolution 1918-19. Und es sind zum Teil auch in Deutschland ganze Herrscherhäuser wie durch nichts weggefegt worden. Ein Beispiel zum Beispiel, die Wittelsbacher Könige in München in Bayern sind so weggefegt worden, dass es noch zu Kriegszeiten auf der Theresienwiese, wo heute das Oktoberfest stattfindet, das wissen leider die meisten, die feiern das gar nicht mehr, hat es eine Hungerdemonstration, meistens von Frauen gegeben, die eben die Schnauze voll hatten vom Krieg, die Männer waren vom Krieg noch gar nicht heimgekehrt. Und dann sind die Frauen plötzlich losgezogen, an allen Garnisonen in München vorbeigezogen. Die Soldaten, die noch da waren, haben einfach ihre Gewehre weggeschmissen oder sind einfach aus den Kasernen rausgekommen und mit diesem Zug mitgezogen. Und an einem Nachmittag war durch diesen Zug an allen Garnisonen vorbei das gesamte Wittelsbacher Königtum ohne Truppen dagestanden. Das Königtum ist dann sofort geflohen und es war im Grunde das Königtum in Bayern abgeschafft, ohne dass ein einziger Schuss fiel. Also diese Entwicklung hin von Barrikadenkämpfen zu Streikkämpfen und dann noch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs hat dazu geführt, dass es bis zum Ersten Weltkrieg und danach in den 20er Jahren zum ersten Mal eine Massenblüte auch bewusst sich gewaltfrei und anarchistisch nennender Gruppierungen, Einzelpersonen und so weiter gab. Die haben sich zum Teil in eigenen Organisationen, eigenen kleineren Gruppierungen organisiert. In Europa ganz prägend und wichtig auch für die Theorieentwicklung waren radikal gewaltfreie anarchistische Gruppen in Niederlanden. Wichtige Namen dabei sind Clara Wichmann und Bart de Licht. Die haben zum Teil Tolstoi rezipiert. Tolstoi war einer der Ideengeber, der sehr stark die individuelle Ebene, die Ebene der revolutionären Moral betont hat, der betont hat, dass es im Grunde eine Ziel-Mittel-Relation gibt auf einer ethischen Ebene von Revolution, nämlich dass es im Grunde, wenn eine allgemein emanzipatorische Revolution das Ziel ist, ein Widerspruch zu diesem Ziel ist, wenn ich auf dem Weg dahin und im Grunde das Ziel noch gar nicht erreicht ist, jemanden umbringen. Das ist also praktisch schon ein anti-emanzipatorischer Akt im Versuch, Emanzipation zu erreichen. Und Tolstoi hat auch einen Wert darauf gelegt, dass jedes Leben an sich eine individuelle Qualität ist, also dass es sehr schwer ist, zum Beispiel für bewaffnete Revolutionäre zu behaupten, gut, den und den kann ich jetzt umbringen, weil von der gesamten Struktur her mag das vielleicht stimmen, aber trotzdem ist es so, dass diese Person, dieser Herrschende, dieser Soldat, dieser Kapitalist, dieser Rassist, ein individuelles Leben führt und es nicht ausgeschlossen ist, dass sie oder er individuell, auch wenn das im Prozentsatz vielleicht unwahrscheinlich ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Leben individuell später vielleicht nochmal die Kurve kriegt und dadurch, dass ich sie im Prozess der Revolution umbringe, wird sozusagen diese Qualität ausgeschaltet und diese Möglichkeit übergangen. Es gab dann die Vorstellung und viele Diskussionen in der Zeit zwischen gewaltfreien Revolutionären und bewaffneten Revolutionären am Beispiel der russischen Revolution, in der ja sozusagen eine revolutionäre Armee aufgebaut wurde und in dem Prozess des Aufbaus dieser revolutionären Armee natürlich wieder neue Herrschaftsformen entstanden sind. Die russischen Anarchistinnen waren die ersten, die aus Russland, aus dem revolutionären Russland geflohen sind. Die sind ins europäische Exil geflohen, auch nach Deutschland und haben dort enorm viel an Diskussion über revolutionäre Ethik weitergebracht. Ein paar Punkte, die damals in der Diskussion waren, war zum Beispiel die self-fulfilling prophecy der bewaffneten Revolution. Das ist das, dass zum Beispiel Leuten wie Lenin jetzt nicht unterstellt wurde, die seien irgendwie total blöd und hätten nichts im Hirn als Gewalt aus, und Terror anzuwenden. sondern ihnen wurde gerade unterstellt, dass es ihnen sehr ernsthaft um die Revolution ging. Und auf dem Weg, den sie damit beschritten, sind sie sozusagen in eine bestimmte Zwangssituation gekommen. Und die Zwangssituation war die, das ist auch eine Zwangssituation, aber eine andere. Und die Zwangssituation war die, dass sozusagen in dem Moment, in dem ich eine Person für die zukünftige Revolution umbringe, rechtfertigt sich, auch im Denken zum Beispiel von Leuten wie Lenin, dieser Mord nur, wenn die Revolution auch tatsächlich stattfindet. Ja. Also wenn ich jetzt im Prozess, der zur Revolution führen soll, jemand umbringe und die Revolution findet nicht statt, dann ist dieser Tod schon mal komplett sinnlos. Ja? Und dann ist es eigentlich erst auch in dem Sinne Mord. Also sozusagen das Opfer, auch in ihrem Denken der bewaffneten Revolutionäre, rechtfertigt sich erst, wenn die Revolution wirklich kommt. Wenn jetzt aber, und das ist genau die Self-Fulfilling Prophecy heißt, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn es aber so ist, dass ich mal im Versuch, Revolution zu machen, eine Person umgebracht habe und die Revolution kommt nicht gleich, dann rechtfertigt sich dieses Opfer nur, wenn ich sozusagen weitere umbringe, im Versuch, diese Revolution möglichst früh und möglichst schnell zu verwirklichen. Also sozusagen jedes Opfer, das ich mache, rechtfertigt sich sozusagen immer nur, solange ich weiter versuche, auf diesem Wege die Revolution auch zu verwirklichen. Und das genau ist, haben gewaltfreie Anarchistinnen, wie zum Beispiel Clara Wichmann, an bewaffneten Revolutionären kritisiert, dass sozusagen auch in einem ernsten Rangehen an Revolution bewaffnete Revolutionäre vor dem Problem stehen, dass sie sozusagen, wenn sie den Weg einmal beschritten haben, ihn sozusagen notwendig immer weitergehen müssen, auch immer wieder weiter die gleichen Mittel anwenden müssen, wenn sie sozusagen zu der Rechtfertigung kommen wollen. Und das führt natürlich zu einer Art, also zu einer Spirale, in der sozusagen auch Organisationen nicht mehr absehen können, wann ist jetzt eigentlich Schluss und sozusagen nur im Nachhinein von hinten her die Revolution dann wieder alles rechtfertigt. Und das führt dann dazu, dass bewaffnete Revolutionäre unsensibel werden gegenüber dem konkreten Leben in der Gegenwart, das sozusagen immer als Opfer für die zukünftige Revolution gilt und sozusagen aus dem Weg geräumt wird. Das ist eine wichtige Kritik gewesen, die gewaltfreie Revolutionärinnen und Anarchistinnen an bewaffneten Revolutionären hatten. Eine andere Tendenz, die sehr betont wurde, war, dass sozusagen aus der Geschichte der bürgerlichen Revolution, vor allem der französischen Revolution, gesagt wurde, der Barrikadenkampf und die Art, wie die Bürger sozusagen ihre Revolution gemacht haben, zeigt schon, dass das keine gesamtethische, gesamtmenschheitliche und wirklich emanzipatorische Form der Revolution war, dass sozusagen die Guillotine, also sozusagen das Mittel der Revolutionäre, die Guillotine in der französischen Revolution, die bürgerliche Revolution geradezu versinnbildlicht und die bewaffnete Form der Revolution die bürgerliche Form der Revolution ist. Und sozusagen, wenn der Sozialismus ein höheres ethisches Gesamtmenschheitsziel verwirklichen will, das sich sozusagen auch in den Mitteln, in den Kampfmitteln der Revolution ausdrücken muss. Und deswegen eben gerade die Guillotine, die Hinrichtung bis hin eben zur Bewaffnung an sich eben nicht mehr die Form der Revolution sein muss, sondern sich eben diese Form aus der Streikbewegung, der libertären Arbeiterbewegung entwickeln müssen. Und das dahin geht, dass eben eine Vorstellung existiert, der Streik weitet sich immer mehr aus, bietet sozusagen dann den herrschenden Kräften immer weniger Angriffspunkte. Es kommt zum Massenstreik, schließlich zum Generalstreik und im Generalstreik zur kollektiven Übernahme der Betriebe. Und das ist sozusagen die Vorstellung, wie dann Sozialismus sich verwirklichen sollte. Das waren sozusagen wichtige Punkte. Es hat auch in Deutschland ein großes Praxisbeispiel gegeben eines erfolgreichen Generalstreiks, das diesen gewaltfreien Revolutionären sehr viel Hoffnung gegeben hat. Und das war der erfolgreiche Widerstand gegen den Kapuzsch 1920. Kapuzsch, das waren schon im Grunde Nazi-Horden, die hatten schon das Hakenkreuz am Revers und haben in Berlin die damalige sozialdemokratische Regierung gestürzt. Und spontan, innerhalb von 5 Tagen, gab es einen gesamtdeutschen Generalstreik, also überall wurde gestreikt, bis hin zu den Beamten, mit denen Kapp dann die Regierung stellen wollte. Und innerhalb von 5 Tagen ist diese im Grunde reaktionär-militaristisch bis halb faschistische Regierung dann zurückgetreten. Und das war natürlich als Beispiel etwas, was den damaligen Revolutionären ungeheuer Mut gemacht hat. Organisiert haben sich die damaligen gewaltfreien Revolutionären im deutschsprachigen Raum, vor allem in der damaligen Gewerkschaft der Freien Arbeiterunion Deutschlands, die damals so frühe 20er Jahre ca. 150.000, 160.000 Mitglieder hatte. Und innerhalb dieser anarchosyndikalistischen Gewerkschaft gab es einen gewaltfrei-anarchistischen Flügel. Und wichtige Leute, die da drin waren, waren eben Fritz Oerter, Karl Rocher, in Ansätzen auch ganz sicher Augustin Sushi, in Ansätzen auch Rudolf Rocker, Milli Wittkopp Rocker. Die waren alle entweder gewaltfreie Anarchistinnen oder standen diesem Konzept der Revolution sehr nahe. Das andere Beispiel, das damals für Furore sorgte und weithin diskutiert wurde, war dann unmittelbar nach dem Kapuzsch 1921 der Widerstand der Roten Ruhrarmee. Also es wurde sozusagen von Arbeitenden im Ruhrgebiet eine Armee aufgebaut und die hat versucht, gegen die Wehrmacht der Weimarer Republik eine Revolution im Ruhrgebiet durchzuführen. Und die hat sich bewaffnet organisiert und ist bewaffnet ungeheuer blutig niedergeschlagen worden. Und während dieser Zeit und kurz danach hat die Freie Arbeiterunion Deutschlands, also diese 150.000 Mitglieder, einen ganz radikalen Mitgliederschwund gehabt. Und es hat dann eine ganz erhitzte Diskussion gegeben, auch zwischen bewaffneten und nicht bewaffneten oder gewaltbefürwortenden und gewaltfreien Revolutionären innerhalb der FAUD, ob das jetzt richtig war, da eine Rote Ruhrarmee zu gründen oder nicht und ob man nicht viel stärker die Konzentration auf die Ausweitung der Streikfähigkeit dieser FAUD am besten gelenkt hätte. Und innerhalb dieser Diskussion wiederum gab es auch eine Blüte gewaltfrei anarchistischer Gruppen und Einzelgruppierungen. Manche haben versucht, eher aufs Land zu gehen, dort Kommunen, Siedlungen zu bilden. Deren Vorstellung war die, wir bilden Siedlungen, das zeigt, wie toll wir zusammen kollektiv leben und arbeiten. Das wirkt so attraktiv, dass alle anderen das sozusagen gleich auch machen wollen. Dann bilden die weiter Siedlungen und wie in so einem Löschblatt, wenn so ein Tintenkleckstupfer da drauf kommt, verbreitet sich das so sozusagen als Selbstläufer und irgendwann wird das Löschblatt voll und dann ist der Sozialismus verwirklicht. Das waren die Landauer. Anhänger, die Siedlungen bilden wollten. Gustav Landauer ist auch einer der großen gewaltfreien Anarchistinnen des 20. Jahrhunderts, ist ja schon während der Münchner Räterepublik 1919 umgebracht worden. Aber es hat viele Gruppen in den 20er Jahren gegeben, die versucht haben, dieses Siedlungskonzept umzusetzen. Eine andere wichtige Tradition in Österreich, aber auch mit starker Ausstrahlung in den deutschen Raum hinein, war Pierre Ramu. Und sein Bund herrschaftsloser Sozialisten kam aus Wien und Pierre Ramu hat es noch stärker mit der Generalstreikskonzeption verbunden. Von Pierre Ramu gibt es auch für die gewaltfreie Aktion einen ersten Begriff. Und zwar hat Pierre Ramu das damals sozialwirtschaftliche Kampfmittel genannt. Daran zeigt sich auch nochmal diese Tradition des Übergangs vom Barrikadenkampf zum Streik in den Betrieben. Der Streik in den Betrieben wurde nämlich auch von Pierre Ramu sozialwirtschaftlich genannt. Es sollte sozusagen diese Ebene in der Aktion betont werden. Das Soziale, das Wirtschaftliche war im Grunde das Materielle, auf dem Unterstützung basiert, also sozusagen die Arbeitskraft der Arbeitenden, der Lohn, die Abgaben, die Steuern sind alles im Grunde sozialwirtschaftliche Unterstützungsformen für das Kapital, also für die Herrschenden. Und wenn die entzogen werden, das ist ja immer noch das alte Modell, hat auch Ramü gesagt, in dem Moment gibt es die sozialistische Revolution. Und diese sozialwirtschaftlichen Kampfmittel, die sollten sich gerade absetzen, auch vom Begriff her. Ramü hat dann sozusagen dem entgegengesetzt, die politischen Kampfmittel, das waren dann sozusagen die Parlamente, also sozusagen für die Parteien, die in die Parlamente gehen wollten und über die politischen Formen die Macht erobern wollten. Und die militärischen Kampfmittel, das waren also dann die bewaffneten Revolutionäre, die Kaderparteien, die bolschewistische Partei, die sozusagen über militärische Organisationen an die Macht kommen wollte. Und sozusagen gegenüber den politischen Kampfmitteln und den militärischen Kampfmitteln hat Pierre Ramü die sozialwirtschaftlichen Kampfmittel, die ganz anders wirksam würden, die stark auf der Solidarität und der Aktivität aller Ausgebeuteten basieren, abgesetzt. Das Wichtige, was Pierre Ramü dann auch noch betont hat, war, dass es eine Form von Revolution ist, in der sozialwirtschaftliche Kampfmittel angewandt werden, die aus der Entwicklung raus, dass nämlich alle daran beteiligt sind, auch eine ungeheure Aktivität jedes Einzelnen mit voraussetzen. Und diese sozialwirtschaftlichen Kampfmittel hat dann Pierre Ramü auch in eine Revolutionsvorstellung gebracht, die er soziale Revolution genannt hat. Und während er da wieder abgesetzt hat, alle Formen sogenannter politischer Revolution. Also für eine soziale Revolution ist sozusagen die gesamtgesellschaftliche Veränderung und gesamtgesellschaftliche Aktivität vonnöten. Während, wenn Leute ins Parlament gehen, hat Pierre Ramü kritisiert, dass sozusagen die Gesellschaft als solche kann erstmal bestehen bleiben. Es gibt nur ein Auswechseln der Herrschenden. Also sozusagen anstelle der einen Partei im Parlament kommt die andere an die Macht. Genauso in einer militärischen Revolution kann auch im Prinzip die Gesellschaft erstmal so stehen bleiben, wie sie ist. Es gibt eben nur ein Auswechseln der militärischen Führung oder der Armeen. Solche Diskussionen und Kritiken kamen dann von Seiten der gewaltfreien Anarchistinnen. Pierre Ramü war auch einer der vehementesten Kritiker der Roten Armee, als sie im Rahmen der russischen Revolution gegründet wurde. Ja, damit lasse ich jetzt erstmal so die Weimarer Republik auf sich bestehen und komme auf die Entwicklung der Nachkriegsgesellschaft nach dem Nationalsozialismus, also die Zeit des Nationalsozialismus. Da gibt es natürlich viele Beispiele, auch wie nicht bewaffneter Widerstand ausgesehen hat oder haben könnte, wenn er sich denn verbreiten hätte können. Ich nenne jetzt nur ganz kurz ein Beispiel, an dem können wir vielleicht dann auch noch einiges deutlich machen. Aber jetzt nur als Stichpunkt genannt, der Widerstand der Frauen in der Rosenstraße 1943. Es ist ein Beispiel, eigentlich das erfolgreichste Beispiel überhaupt, Widerstands innerhalb Deutschlands, aber weder von den Bürgerlichen, die ja immer hinter ihren militärischen Helden des 20. Juni hinterherrennen, noch von der Tradition der linken oder kommunistischen Parteien stark hervorgehoben wurde, weil es eben sozusagen nicht in deren Raster passt. Es war so, dass im März 1943 die mit Juden verheirateten deutschen Frauen erfahren haben, dass ihre Männer, also jüdischen Männer, von den Arbeitsstätten direkt weg festgenommen worden sind und nach Auschwitz deportiert worden sind, werden sollten, in Berlin vor allen Dingen. Und die sind sozusagen spontan, mir nichts, dir nichts, haben sie mitgekriegt, wo die gesammelt werden. Das war in der Rosenstraße, in einem Gebäude der Gestapo dort, und sind spontan dorthin. Und es hat vom 7. bis 13. März eine permanente Demonstration, eine öffentliche Demonstration von ca. 600 Frauen gegeben. Also 80-90% davon waren Frauen. Dann waren auch noch Verwandte dabei, zum Teil Kriegsurlauber. Und diese Frauen haben öffentlich eine Woche lang demonstriert, Tag und Nacht, und haben immer wieder geschrien, gebt uns unsere Männer raus. Und es war kurz davor, dass sich diese Tendenz ausgeweitet hätte, weil in der Zeit auch Frauen allgemein für die Rüstungsindustrie herangezogen wurden, für das Konzept des totalen Krieges gegen den Nazis die Leute aus und da haben sie Frauen rangezogen und es hat sich angefangen wie ein Lauffeuer zu verbreiten. Es hat gerade in der Zeit ungeheure viele Krankmeldungen von Frauen gegeben, die zur Rüstungsindustrie gehen sollten. Die haben gesagt, sie sind gerade auf einer Reise, sind krank, sonst wie unabkömmlich. Und es war also eine kritische Situation. Und in der Situation hat sich auch, es ist nochmal eine psychische Komponente dabei, für die herrschenden Nazis, vor allem auch bei Hitler muss da berücksichtigt werden, gibt es diese Vorstellung, nach dem Ersten Weltkrieg, die Revolution 1918, war eine Art Dolchstoß für ihn. Er war ja damals Rekrut in Schützengräben und fand das also einen ungeheuren Verrat, dass sozusagen da in Deutschland im Rücken der Front eine Revolution gab. Und der Dolchstoß, der wurde ausgeführt damals von Frauen, hatte ich ja am Beispiel München schon genannt, nämlich den hungerdemonstrierenden Frauen, die die Revolution angefangen haben. Und es waren Friedensdemonstrationen 1918, 19, wollten die ja den Krieg aufhören und Frieden schließen, gerade die Demonstrierenden. Und in diesem verqueren Denken, dass sich die Geschichte da wiederholt, war das für die herrschenden Nazis natürlich ein Menetekel oder ein Symbol, wenn jetzt Anfang 43 sozusagen in der ganz entscheidenden Kriegsphase wieder Frauen ziemlich angstlos auf die Straße gehen und sagen, knallt uns doch nieder, haben sie da gesagt. Da waren also MGs in der Rosenstraße schon aufgefahren, knallt uns doch nieder, ist uns doch scheißegal, wir wollen unsere Männer wieder haben. Und immer mehr Frauen dazu kamen. Und die Nazis haben diese Aktion komplett abgebrochen, haben also über 600 jüdische Männer wieder freigelassen, bloß damit diese Demonstrationen aufhören. Das ist also nur ein Beispiel, da können wir jetzt noch viel erzählen, aber ich will mich bei der Nazi-Zeit nicht allzu lange aufhalten, wie auch nicht bewaffneter Widerstand gegen Nationalsozialismus funktionieren könnte. Nach dem Nationalsozialismus war natürlich erstmal überhaupt der ganze soziale Ansatz, auch die anarchistische Bewegung in Deutschland, komplett zerschlagen und es musste irgendeine Form gefunden werden, wie sozusagen bestimmte gesellschaftliche Bedingungen sich verändern, aus dem dann wieder was Neues entsteht. Und zunächst mal in 50er, 60er Jahren, da gab es zwar auch kleinere Gruppierungen, die lasse ich jetzt aber beiseite, hat sich da erstmal nichts getan, sondern die neue Blüte gewaltfreien Anarchismus und gewaltfreier Gruppen gab es eigentlich erst im Westen jetzt, das muss ich einschränkend hinzufügen, nach 1968. Also im Zuge der ausgehenden, eigentlich am Ende eher der Studentinnenbewegung, entstanden die ersten gewaltfreien Aktionsgruppen im Westen. Und das bestand dann sehr bald ein Bedürfnis, dass sich diese Gruppen vernetzen, auch publizistisch, den eigenen Weg nach außen tragen. Und in diesem Rahmen entstand dann 1972 die Zeitung Graswurzelrevolution. Die Diskussion, die in der ausgehenden Studentinnenbewegung geführt wurde, war zunächst mal über verschiedene Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen auch, die jetzt waren. Es war also nicht mehr, zumindest im westlichen Kapitalismus, nicht mehr vergleichbar mit den 20er Jahren, wo es einen ganz klaren Klassengegensatz gab. Also es gab zwar noch den Kapitalismus, aber der Kapitalismus als solcher hat er sich verändert. Es gab nicht mehr hauptsächlich die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse, die so ganz einfach gegeneinander gestellt werden konnte, sondern es gab dazwischen drin immer einen immer größer werdenden Block, der von manchen Mittelstand, von manchen Kleinbürgertum, von manchen die Angestellten, da gab es auch schon in den 20er Jahren erste Untersuchungen, aber diese Gruppierung, die wurde sozusagen nach den Wohlstands 50er, 60er Jahren immer größer. Das waren dann die ganzen Lehrerinnen, Verwaltungsangestellte und so weiter. Es gibt ja heute einzelne Städte, das sind Verwaltungsangestellte, machen da bis zu 60-70% der Berufstätigen aus heutzutage. In allen möglichen verschiedenen Schichten und Gruppierungen. Ist übrigens auch eine Entwicklung, die hat auch die osteuropäischen, die staatssozialistischen Gesellschaften nicht unberührt gelassen. Das ist eine Tendenz, die nicht nur auf die Entwicklung im westlichen Kapitalismus beobachtet war. Intellektuelle gehören dazu, die bürokratische Klasse, die dann in Osteuropa auch an die Macht gekommen ist, gehört da ganz genauso dazu. Das hat bei den gewaltfreien Anarchistinnen, die Anfang der 70er Jahre wieder entstanden sind, aber auch zu einer veränderten Gesellschaftsanalyse geführt. Das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, die Bürokratie ist eine bestimmte Form von Herrschaft. Die Bürokratie, die funktioniert so, dass sozusagen Leute einfach ihre Anweisungen, die sie von oben kriegen, an die nächstuntere Stelle weitergeben und sich dabei irgendwie kein schlechtes Gewissen machen, denn ich selber bin ja an nichts schuld, ich kriege den Befehl oder die Anweisung von oben und gebe die ja nur weiter und sozusagen das einzige Gewissen, das sie sich gemacht haben, ist tendenziell immer mehr nicht das, welchen Befehl oder welche Anordnung gebe ich da eigentlich weiter, sondern das einzige Gewissen ist, gebe ich das gut oder schlecht weiter? Also mache ich meine Arbeit gut oder schlecht? Und so hat sozusagen eine Umwandlung der Ethik stattgefunden. Und gewaltfreie Aktion hat nun mit einem bestimmten Konzept gerade versucht, diese bürokratischen Mechanismen zu unterbrechen. Also sozusagen diese Kette von Befehlsweitergabe zu unterbrechen. Und das ist natürlich jetzt kein klassenpolitisches Konzept mehr, wie es der Streik noch war. Streik war ganz klar auf Arbeiterklasse zugeschnitten, sondern das ist ein Konzept, das ist im Grunde auf alle Leute, Individuen, Gruppierungen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten anwendbar. Und es war dann auch so, dass gewaltfreie Aktion in dem Moment und gewaltfreier Anarchismus in dem Moment im Westen wieder zu einer Blüte kam, als es neue soziale Bewegungen gab, als es praktisch nicht mehr die Arbeiterklasse gab, die den Kampf gegen den Kapitalismus geführt hat, sondern es gab die entstehende neue Frauenbewegung, es gab die Ökologiebewegung, die Anti-AKW-Bewegung, es gab die Friedensbewegung und innerhalb dieser neuen sozialen Bewegungen wurde plötzlich gewaltfreie Aktion ganz selbstverständlich angewandt, in allen möglichen Formen. Und das haben manche, auch alte Anarchisten, die das mit Sympathie verfolgt haben, der Arthur Müller-Lehning zum Beispiel, einer aus der holländischen Tradition, der hat gesagt, das Konzept des klassenübergreifenden zivilen Ungehorsams, wo also praktisch nicht nur eine Klasse irgendwie der Träger oder die Trägerin von Revolution ist, sondern wo es im Grunde darum geht, diese Befehlskette in Bürokratien, die zu unterbrechen, das sei eigentlich sozusagen die logische und zeitgemäße Fortsetzung der Generalstreikskonzeption ihres alten Anarchismus, wo eben ganz stark auf die Arbeiterklasse zugeschnitten war. Und das hat sich dann die 70er, 80er in etwas rückgehender Form die 90er Jahre auch noch im Westen durchgesetzt. Und ich würde jetzt auch das alles in der Tendenz so zusammenfassen, gewaltfreie Aktion zielt darauf hin ab, bürokratische Abläufe zu unterbrechen. Zielt also praktisch darauf hin ab, dass es nicht darum geht, gerade in bürokratischen Gesellschaften ist es so, dass Herrschende ausgetauscht werden können. Also im Gegensatz zu früheren Herrschaftsformen, wo noch klar war, der König, der hat Erbfolge, also es kann nur sozusagen ein Blutsbruder oder Schwester kann König oder Königin werden. In anderen Gesellschaften dann zum Beispiel alte kapitalistische Gesellschaft kann sozusagen nur der reiche Unternehmersohn an die Stelle des Alten treten. Das ist in bürokratischen, auch allgemein bürokratisch-industriellen und dann bürokratisch-industriell-kapitalistischen Gesellschaften nicht mehr so, sondern da kommt der Manager. Also es ist sozusagen immer sinnloser, auch taktisch, rein rational, sinnloser, Leute an der Spitze abzuknallen. Also jetzt in einem bewaffneten Revolutionskonzept ist es immer sinnloser, irgendwelche Manager abzuknallen, weil der Manager sowieso ausgetauscht wird. Ja, also Führungsfunktionen im modernen Kapitalismus sind nur an Ausbildung geknüpft. Und diese Ausbildung kann im Prinzip jede Person machen. Und wenn mal irgendeine abgeknallt wird, sagt sich, der Kapitalismus ist noch mir scheißegal, setze ich den nächsten Ausgebildeten an die Stelle. Und aus der Sinnlosigkeit sozusagen der bewaffneten Revolutionskonzeption ist natürlich eine ganz starke Plausibilität und Aktualität von gewaltfreien Revolutionskonzeptionen zustande gekommen, die ihren Schwerpunkt nicht darauf legen, Personen irgendwie anzugreifen, zu eliminieren, die sowieso bloß ausgetauscht werden können, sondern sozusagen die Strukturen angreifen. Die Strukturen, die Sachen, die Dinge, da wäre dann auch noch ein Kapitel, das können wir vielleicht in der Diskussion klären, zu Sachbeschädigung. Sachbeschädigung wird ja auch als gewaltfreie Aktion dargestellt. Aber im Wesentlichen geht es darum, diese bürokratischen Abläufe zu unterbrechen. Und in dem Moment, wo ein bürokratischer Ablauf unterbrochen wird, wieder dieses Modell von Etienne de la Poitie, in dem Moment ist es auch wieder um Herrschaftsabläufe geschehen. In dem Moment kann die Herrschaft nicht mehr so funktionieren, wie sie funktioniert hat. Im Wesentlichen haben wir zum Beispiel als gewaltfreie Anarchistinnen auch 89 in der DDR, also die Massenbewegung, die im Grunde das Honecker-Regime gestürzt hat, als eine antibürokratische Bewegung gesehen. Und dass sozusagen das alles ohne einen Schuss vonstatten gehen konnte, lag unserer Ansicht nach daran, dass es eben auch ein ganz stark bürokratisches System war, in dem sozusagen die Verwaltungsangestellten, diese neuere Mittelschicht sozusagen nahezu gesamtgesellschaftlich weit ausgedehnt war. Und in dem Moment, wo sozusagen diese bürokratischen Abläufe mal an einer Stelle gekappt sind, war sozusagen es möglich für die Massenbewegung alles Mögliche durchzusetzen. Und wie ein Kartenhaus ist sozusagen die obere Führungsriege zusammengebrochen. Dass das in einer ähnlichen Art und Weise im westlichen Kapitalismus heute so noch nicht möglich ist, noch nicht passiert ist, führen wir darauf zurück, dass die Methoden der geistigen Unterstützung, der geistigen Abhängigkeit der Unterdrückten im Kapitalismus perfider, subtiler, ausgewiesener sind. Also sozusagen Unterstützung durch Konsum, Unterstützung durch geistiges Nachäffen von herrschenden Denkweisen, Ideologien und so weiter, Unterstützung, die durch Medienpropaganda und so weiter ausgelöst wird, das wirkt subtiler und führt dazu, dass sozusagen dieses Verweigerungshaltung, also das wirkliche Kappen, das nichts mehr zu tun haben mit Herrschaftsstrukturen, dass das tendenziell gar nicht gesehen wird von den Leuten. Dann ist es natürlich auch rein praktisch zum Teil sehr schwierig, Abgaben in dem Sinn zu verweigern. Ja, also wenn wir irgendwie eine Ware kaufen, stecken da 16% Mehrwertsteuer drin, also 16% von der Ware gehen schon allein mal durch den Kauf unmittelbar an den Staat. Und im Lohnzettel wird schon unmittelbar gleich alles, was abgezogen wird, bevor du überhaupt als Arbeiterin oder Arbeiter irgendwas rauskriegst. Da ist es natürlich sehr schwierig, zu kollektiven Aktionen zu kommen, noch dazu, wenn man sich die heutige Arbeiterinnenbewegung anguckt. Und darauf führen wir zurück, dass das im Moment in westlich-kapitalistischen Gesellschaften so nicht so leicht wiederholbar waren. Tendenzen zur antibürokratischen Bewegung hat es aber schon gegeben. Ein Beispiel, zum Beispiel die Streiks in Frankreich 1995. Wenn ihr euch daran erinnert, dass praktisch ein gesamtes Land nahezu totgestellt wurde durch einerseits Infrastrukturkappen, also im Grunde Zufahrtswege und so weiter wurden blockiert. Das ganze Verkehrs- und Infrastrukturnetz wurde von einem Tag auf den anderen lahmgelegt. Und auch verschiedene andere Verweigerungsformen, die in dieser Riesengeneralstreiksbewegung damals waren. Und in Frankreich wird sowas ja auch öfter praktiziert. Manchmal in kleinerem, manchmal in größerem Ausmaß. Und der Pariser Mai 1968 in dem also es wirklich ganz knapp davor war, dass das De Gaulle-Regime hatte ja schon Reiß ausgenommen, war schon in Saarbrücken im deutschen Exil, dass das also sozusagen durch eine klassenübergreifende gesamtgesellschaftliche Streikbewegung gestürzt wird, ist unmöglich auch nicht. So, jetzt mache ich einfach mal Schluss. Ich denke, ich habe jetzt erstmal viel gesagt und vielleicht sollte man an der Stelle einfach mal einhalten und ja, dann die Diskussion eröffnen. Ich denke, ihr habt sicher viele Fragen, Diskussionsbeiträge und so weiter. Ich weiß nicht, macht man lieber eine Pause? Stell vielleicht die erste Frage, und zwar, also zum einen würde mich irgendwie noch mehr interessieren, wie ihr aus Karlsruhe Sicht die Revolution in der DDR, also so wie den Umsturz geklappt hat, ein bisschen genauso, das ist eben nicht ganz verstanden. Und zum anderen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, oder ich weiß nicht so genau, also wenn ich jetzt irgendwie das Beispiel von gewaltfreien Widerstand im Dritten Reich und dann also jetzt die Rosenstraße als ein Beispiel, was hier irgendwie funktioniert hat, was ich erstaunlich finde, so, weil es irgendwie nicht so typisch ist oder war für ein System oder ja oder generell dann die Frage, wie kann man irgendwie die Prinzipien des der Graswurzelrevolution aufrechterhalten, wenn man irgendwie mit einem System oder mit Bedingungen konfrontiert ist, die irgendwie alles andere als irgendwie also irgendwelche Anknüpfungspunkte bieten, um überhaupt also humanistisch irgendwie noch irgendwelche Sachen durchzusetzen. So. Also irgendwelche totalitären Systeme oder also barbarische Systeme, keine Ahnung. Also wie kann man da selber noch irgendwie Widerstand leisten, sodass es auch also eine gewisse Perspektive hat vor allem. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht da schon ein bisschen noch was sammeln an Fragen oder soll ich schon? Brennt jemand noch irgendwie was auf den Lippen oder so? Dann eine kleine bisschen Verlängerung der letzten Frage, inwieweit man halt also dann mit den Werten, die sich halt festgesetzt haben in den Köpfen, dann sozusagen in der Umbruchsphase, also es ist halt meiner Meinung nach halt super schwer, diese Ideen oder sowas greifbar zu machen, weil das ja ziemlich schnell gehen muss, weil sonst sicherlich dieses System, was jetzt existiert, wieder reagieren kann, ne? Um wieder sich zu stabilisieren. So nach einer Revolution meinst du, Ja, oder? zum Beispiel genau, ja. Oder halt das, was passiert ist 89, halt in dem dann ganz schnell die Idee kam, der Westen soll kommen und dann plötzlich waren alle anderen Diskussionen vom Tisch so. Ja, weil es war so ein schönes Bild, was fand ich Ja, auch. klar. Ich glaube, es da Untersuchungen zum Wertewandel gibt. Also, du hast ja vorhin von Solidarität gesprochen und wie das Verhältnis von Solidarität und Utilitarismus ist. Oder was ist schon eigentlich die eigentliche Triebfeder ist, weil das ist mir nicht so klar, ob es wirklich die Solidarität ist. Und auch wenn auch gerade bei diesem 89er Beispiel. Oder auch nur die Leute so lange bereit sind, auf die Straße zu gehen, wie sie halt sagen, boah, ich kann nicht nach Ungarn fahren, ich habe keine Bananen etc. Also ich würde sagen, in dem Moment, auch vielleicht noch zusätzlich gesagt, in dem historischen Moment, glaube ich, gibt es sowas wie Solidarität. In dem historischen Moment schon. Und wir haben natürlich, also jetzt, um die Frage zu beantworten, wie habt ihr das bewertet oder so? Ich meine, es ist natürlich unsere irrelevante Sicht. Also erstmal haben wir natürlich immer die DDR als ein militaristisches System analysiert und ein System, das wir zum Beispiel im Westen gegenüber irgendwelchen Ablegern wie der DKP und so weiter und schon auch aufgrund der ganzen sozialen Bewegung, dann Tschernobyl-Erfahrung und so aber auch natürlich der anarchistischen Geschichte der spanischen Revolution, wie die Anarchisten da von Stalinisten verfolgt worden sind und so, nie verteidigt haben. Also das lag uns völlig fern. Das war eine Herrschaftsformation und es ist wert, dass diese Herrschaftsformation gestürzt wird. Was dann danach kommt, soll dann natürlich nicht wieder in Herrschaft ausarten, und wenn es wieder in Herrschaft ausartet, dann soll diese Herrschaft auch wieder gestürzt werden. Ja. Aber erstmal daran, dass da irgendwas Verteidigenswertes gibt oder so, das haben wir nicht gesehen. Insofern haben wir uns zunächst gefreut. Und es war allerdings, naja, ich würde mal so sagen, sagen wir mal so, rein theoretisch wäre es natürlich eigentlich logisch gewesen, na gut, also dass der Kapitalismus scheiße ist und ein Herrschaftssystem ist, das wissen wir aus Erfahrung. Jetzt hat der Staatssozialismus ausgespielt, jetzt bleibt eigentlich logisch und sollte von sich aus eigentlich nur der freiheitliche Sozialismus übrig bleiben als Gesellschaftssystem. Das erscheint natürlich theoretisch als absolut naheliegend. Nur war das irgendwie gegenüber den realen Menschen keineswegs naheliegend. Ne? Und also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass wir vermisst haben, dass es, und das betrifft jetzt gar nicht so sehr die minoritären Oppositionsgruppen, die wirklich was drauf hatten, so Ökologiegruppen, Umweltbibliothek, wen es da eben gegeben hat, sondern die waren eben so minoritär innerhalb der DDR-Gesellschaft, dass es sowas wie eine libertäre Kultur nicht gegeben hat. Libertäre Kultur jetzt in dem Sinne, dass es ein bisschen breiteres Bewusstsein noch in Zeiten der DDR gegeben hätte für libertäre Traditionen, was dann auch heißt, Mechanismen der Selbstorganisation, nicht jetzt in dem Sinne, wie organisiere ich meinen Gemüsegarten und wie organisiere ich meine Holzbretter für meine eigene Wohnung, sondern im Sinne von gesellschaftlicher Selbstorganisation. Irgendeine Form von Rätemodelle, andere Formen, das konnte ja alles irgendwie nicht ausprobiert werden. Da waren wir sozusagen in einer privilegierteren Situation, denn innerhalb zum Beispiel der sozialen Bewegung im Westen, da war es möglich, innerhalb von Massenaktionen mit solchen Aktionen zu experimentieren. Auch jetzt noch zum Beispiel bei den Castor-Aktionen, da war es ja immer so, es gab riesen Camps, da waren dann 500 bis 1000 Leute und die haben dann halt sozusagen auch die haben nicht nur eine Aktion gemacht, sondern auch einen Teil des Aufbaus einer anderen Gesellschaft versucht zu praktizieren. Also Sprecherinnenratssystem irgendwie gelernt, Konsensentscheid und damit erstmal das Mehrheitsentscheidungsdenken aus den Köpfen und so zum ersten Mal gekriegt. Oder das versucht mal zu praktizieren, wie das überhaupt laufen kann, anders zu entscheiden als herkömmlicherweise im parlamentarischen System entschieden wird. Es hat ja auch innerhalb der AKW-Bewegung zum Beispiel, es gibt immer noch so den Mythos der Republik Freies Wendland, 1980 war das gewesen, wo halt einerseits eine Platzbesetzung war, über einen Monat lang, und andererseits eben diese 2.000 bis 3.000 Leute, die da den Platz besetzt haben, 4-5 Wochen lang Hütten aufgebaut haben, ein eigenes dezentrales Bezugsgruppensystem im Konsens entschieden haben und sozusagen versucht haben, basisdemokratisch mit allen gleichberechtigt beteiligt Entscheidungen zu treffen. Das nenne ich libertäre Kultur. Und ich denke, in der DDR gab es aufgrund der einerseits repressiven Situation und andererseits eben, dass die alternativen Gruppierungen und so weiter sehr stark minoritär waren, nie die Möglichkeit, dass sich das mal ein bisschen in weitere Kreise rumgesprochen hat, dass sowas wie Kultur in eine gesellschaftlich relevante Dimension sich ausgebreitet hat. Und nur so kann ich es mir vorstellen, dass es eben so schnell zu so einem Umschlag gekommen ist. Also dass sozusagen die freiheitlichen Tendenzen, basisdemokratischen Tendenzen überhaupt keine Möglichkeit hatten, vorher irgendwie bekannt zu werden, sich über einen bestimmten Szenekreis hinaus zu verbreiten, und die Leute, die dann sozusagen auf einen Schlag mitbefreit waren, ja, die haben dann natürlich ihr Bewusstsein in die Bewegung mit reingetragen. Und das Bewusstsein, das war schon von Anfang an so westorientiert, Fernseh, was im Westfernsehen an Waren feilgeboten wird, so haben sich die den Kapitalismus vorgestellt. Auch schon vor dem Sturz der DDR. Ich war auch in den 80er Jahren fast jedes Jahr hier Leipzig, Meißen, Dresden, habe Leute besucht. Und ja, da wurde sich halt, wenn sie nicht irgendwelche Verwandten hatten, der Westen so vorgestellt, wie er im Westfernsehen zu sehen war. Und ja, so stelle ich mir das vor. Und ich denke auch, umgekehrt, hätte es eine libertäre Kultur gegeben, 10, 20 Jahre vorher, muss ich das ja auch bei der spanischen Revolution so vorstellen, die CNT, die Gewerkschaft, die dann die Revolution durchgeführt hat mit 1 Million Mitgliedern 1936, die wurde 1909 gegründet. Und es gab einen Vorlauf nochmal von 20, 30 Jahren spanischen Anarchismus bis dahin. Und das war also nicht eine Ad-hoc-Sache von heute auf morgen und eine spontane Entwicklung, dass auch anarchistische Inhalte in der Revolution eine Rolle gespielt haben. Sondern das war eine langfristige Verbreitung libertärer Kultur und Organisationsansätze über 40, 50 Jahre hinweg. Und genau das war in der DDR nicht möglich. Und vielleicht nochmal auf die Frage mit der Rosenstraße und so. Es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von barbarischen Systemen. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gäbe irgendeine Patentlösung. Ganz bestimmt nicht. Und es gibt auch auf jeden Fall eine Legitimation, eine Legitimität zum Beispiel von einem bewaffneten Widerstand, wenn Leute in einem KZ einen Aufstand planen und den mit Waffen planen, dann bin ich der Letzte, der da irgendwas dagegen einwenden würde. Allerdings gibt es sozusagen gerade in solchen Situationen rein praktische Entwicklungen hin zu nicht bewaffneten Aktionsformen. Und zwar schon allein aufgrund der Tatsache, dass die meisten Leute, die in solchen Situationen leben, wie auch die Frauen in der Roststraße, die haben überhaupt keine Waffen. Die haben auch keinen Zugang zu Waffen, sondern sie stehen im Grunde in der Situation, wo sie eigentlich nur, wie die Hungerdemonstrationen auch in der russischen Revolution von Frauen oder auch in der deutschen Revolution, es war nur, entweder ich gehe drauf oder ich wehre mich. Ich wehre mich mit dem, was ich habe, und sie hatten aber keine Waffen. Das ist zum Beispiel eine sehr allgemeine Situation, die auf ganz viele Leute in solchen Situationen zutrifft. Und diese Frauen in der Rosenstraße, das waren ja keine Gewaltfreien. Die waren ja nicht irgendwie 10, 20 Jahre durch irgendwelche Schulen gelaufen und haben sich da irgendwelche Sachen angeeignet, sondern das war eine ganz spontane, aus der Situation raus entstandene Aktion mit dem, was sie hatten. Und so hat sich das, und so entwickelt sich eigentlich auch meistens so ein Widerstand in solchen ganz strengen, schlimmen, barbarischen Systemen. Und dass das gesamtgesellschaftlich zum Teil zum Tragen kommt, wenn andere Widerstandsformen niedergeschlagen wurden, zum Teil versagt haben und so, das zeigen auch andere Beispiele. Also zum Beispiel, wie der Franco-Faschismus in Spanien letztendlich doch so weit aufgeweicht werden konnte, dass zumindest eine stinknormale bürgerlich-westliche Demokratie daraus entstanden ist in den 70er Jahren. Das geht ja auf den Widerstand von 50er bis zu den 70er Jahren zurück. Und es basiert erstmal darauf, Franco hatte den bewaffneten Revolutionsversuch 36 bis 39 brutal niedergeschlagen. Es war sozusagen absolute Ebbe. Es war überhaupt nichts mehr los. Und sozusagen aus der Praxis raus hat es dann Bewegungen gegeben, in 60er, 70er Jahren auch massenhafte Streikbewegungen in Spanien. Und es wurde sozusagen, der Franco-Faschismus, der wurde eher aufgelöst, als dass der jetzt irgendwie gestürzt wurde oder dass da eine bewaffnete Revolution stattfand. Und da hat es enorm viele Widerstandsformen und Bewegungen gegeben, die einerseits nicht bewaffnet waren und andererseits einfach aus der Situation, in der die Menschen gelebt haben, raus entstanden sind. Deswegen glaube ich schon, dass es sowas gibt. Und ich finde es auch notwendig, darüber nachzudenken. Denn ich denke, wenn man sich den Nationalsozialismus nochmal genauer anguckt und was eigentlich wirklich den Nationalsozialismus niedergeschlagen hat, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, mehr als die westlichen Armeen und auch irgendwie die Resistance und so weiter, die war das nicht entscheidend, sondern entscheidend war der Stalinismus. Also die russische Armee, die Rote Armee, die hat einen Hauptteil des Krieges getragen. Es lässt sich auch, wenn man genau mal den Ablauf des Zweiten Weltkriegs anguckt, eigentlich auch begründen, dass die westlichen Alliierten immer eigentlich bloß reagiert haben, in dem Moment, wo sie Angst hatten, die Rote Armee, die ist aber vor uns in Berlin, die ist aber vor uns in Deutschland und so weiter. In dem Moment haben die dann Besetzungen gemacht, die Invasion in der Normandie und so weiter. Und die haben, die stalinistische Armee hat einen Hauptkriegsanteil gehabt. Und wenn man sozusagen sagt, gut, da mag das nötig gewesen sein, aber ein neuerlicher Widerstand gegen den Nationalsozialismus muss nicht von uns verlangen, dass wir alle stalinistisch uns organisieren. Wenn das so ist, wenn wir sozusagen auf die Zukunft hin sagen, da mag das nötig gewesen sein, aber das heißt nicht, dass wir uns die Zukunft wieder so organisieren, dann denke ich, muss man auch über andere Widerstandsformen nachdenken. Und das heißt für mich auch in der Praxis, da komme ich auf diese self-fulfilling prophecy zurück, gewaltfreie Aktion heißt nicht, Klara Wichmann hat es mal so nett formuliert, es heißt nicht, dass ich einem in einem bestimmten Fall einem Tiger oder Kindermörder gegenüber keine Gewalt anwende, deswegen, ich finde es also auffällig, weil es ja Tiger so viele gibt in Europa, das ist also ein Ausnahmefall, sondern das heißt für mich, ob ich gewaltfreie oder bewaffnete Aktion zum permanenten Bestandteil unserer Öffentlichkeit und Arbeit und Propaganda mache. Also nicht im Einzelfall, es gibt immer denkbare Einzelfälle, in denen es unmittelbar vielleicht nötig scheinen kann, in so einem Fall ein Kindermörder oder so irgendwie steht mit dem Messer kurz davor und das Kind liegt im Wagen, ja, da kann ich den schlecht anders davon abhalten, als dass ich ihm eine reinhaue oder versuche irgendwie sonst ihm Gewalt anzutun. Nicht am Einzelfall lässt sich das festmachen, sondern im Grunde bei kollektiven, organisierten Formen der Gegenwehr, indem ich mir überlegen muss, wie wehre ich mich und indem ich mir auch überlegen kann, wie wehre ich mich. Deswegen gibt es in der gewaltfreien Aktion immer das Recht auf individuelle Notwehr und gewaltfreie Aktion als solche ist eigentlich immer gedacht als kollektive Widerstandsform. Also in dem Moment, und das betrifft dann irgendwie kollektive Überlegungen oder so auch, wie gehe ich als Gruppe zum Beispiel auf eine Demo. In dem Moment allerdings ergibt sich auch eine Auswahl an Möglichkeiten. Ja. Gehe ich mit dem Messer auf eine Anti-Nazi-Demo oder gehe ich mit irgendeiner Form von Bewaffnung mit hin oder begebe ich mich erstmal der Möglichkeit? Das sind Auswahlmöglichkeiten. Und gewaltfreie Aktion bedeutet eigentlich immer, in allen möglichen gesellschaftlichen Situationen zunächst mal die Möglichkeit der gewaltfreien Aktion des gewaltfreien Sichwehrens in Blickfeld zu bekommen. Nichts anderes bedeutet das. Es bedeutet nicht, dass es nicht nach Ausschaltung aller Möglichkeiten vielleicht dann die Notwendigkeit gäbe, auch mal Gewalt anzuwenden, aber es ist etwas ganz anderes, ob ich diese Möglichkeiten ins Auge fasse oder nicht. Und das heißt auch bei der Vorbereitung, natürlich für sowas überlege ich mir dann, wie kann ich einen Nazi-Auflauf irgendwie mit einer Aktion, sei es Blockade oder sonst wie was, verhindern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und kann ich mir diese Möglichkeiten erarbeiten, eröffnen, mich darauf vorbereiten? Oder bereite ich mich auf was anderes vor? Und in dem Moment mache ich etwas vorbereitet. Das ist dann eine politische Entscheidung für eine bestimmte Aktionsform. Und diese Self-Fulfilling Prophecy, die heißt natürlich, wenn ich als Gruppe mit Messern ausgestattet irgendwie hingehe, dann zücke ich in der Tendenz natürlich früher auch die Waffe. Und allein schon dadurch, dass die im Gedankenspiel als eine dominante Möglichkeit in der Vorbereitung mitgedacht wird, komme ich natürlich viel früher dazu, das auch anzuwenden. Und solche Überlegungen spielen da eine Rolle. In der gewaltfreien Aktion gibt es auch individuell noch die Möglichkeit des Aikido als Selbstverteidigungsform, zum Beispiel auch für Frauen. Es gibt ja verschiedene Formen von Selbstverteidigung und das Aikido ist auf einer bewusst gewaltfreien Philosophie aufgebaut. Aikido bedeutet ja im Grunde, die Energie des Gegners dafür nehmen, den Kampf zu gewinnen. Also es ist im Grunde ein Ausweichkampfsport, sehr platt gesagt. Also wenn du sozusagen einen Angreifer jetzt individuell gegenüberstehst, der geht auf dich zu mit der erhobenen Faust, dann ist im Grunde, soll sozusagen die Energie mitgenommen werden. Also es ist eine Art von Ausweichen, die du kannst dann dem noch einen kleinen Schubs geben, aber er fliegt praktisch von seiner eigenen Energie getrieben hin. Das ist ein japanischer Kampfsport, kann man lernen, auch als Alternative zu gewaltsamen Kampfsportarten. Es erfordert allerdings lange Jahre des Trainings, bis es wirklich gut kann und auch in einer konkreten Bedrohungssituation in irgendeiner Art und Weise anwendbar ist. Also es gibt sozusagen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen praktische Aktionsalternativen. Zum Beispiel auch gegenüber einem Nazi sage ich immer, das Wichtige ist eigentlich nicht, ob man sich da jetzt gewaltsam wehrt oder nicht, sondern das Wichtige ist die Zahl, die sich da gegenübersteht. Darauf kommt es an. In dem Moment, wo 10 Nazis 10 Antifas gegenüberstehen, ist die Schlacht schon vorprogrammiert. In dem Moment, wo die 10 Nazis 100 oder 1000 gegenüberstehen, passiert nichts und die werden irgendwie von dannen weichen, ohne dass in der Regel irgendeine Schlacht passiert. Habe ich auch selber schon erlebt. Und es kommt dann natürlich darauf an, besteht Antifa darin, da jetzt hinzugehen zu 10 und die Schlacht zu führen, oder besteht Antifa darin, die 1000 zu organisieren? Meiner Ansicht nach. Das ist auch wieder eine Option, eine Möglichkeit, die natürlich in der politischen Strategie mit berücksichtigt werden kann. Und so, wenn sowas mit berücksichtigt wird, dann denke ich, dann lassen sich die Möglichkeiten, die Alternativen, die da sind, für gewaltfreie Aktionen auch in solchen Extremsituationen erhöhen. Und dann glaube ich auch, das lässt sich auch allgemein auf Systeme, in denen Repressions- und Bedrohungsgrad sehr stark ist, auch übertragen. Das Absurde ist zum Beispiel gegenüber der DDR oder allgemeinen staatssozialistischen Gesellschaften, wurde uns in Zeiten des Kalten Krieges in den 80er Jahren immer gesagt, naja, es mag ja sein, dass zum Beispiel in der Dritten Welt, da haben sie dann immer, das haben sie schon irgendwie immer gewusst, es gibt Gandhi und so und dann den Widerstand gegen den britischen Imperialismus und so. Naja, da haben sie halt gesagt, gut, gegenüber demokratischen Regierungen, die Briten, die haben halt noch so ein Rechtssystem, selbst im Kolonialismus gehabt und so. Da mag das ja schon möglich gewesen sein, dass das irgendwas bewirkt hat. Aber in solchen militaristischen Regierungen und Systemen wie in Osteuropa, in dem sozusagen alles verboten ist, in dem das Rausgehen auf die Straße schon ungeheuer viel Mut erfordert und in dem sozusagen solche liberal-demokratischen Freiräume überhaupt nicht bestehen. Da ist natürlich gewaltfreie Aktion selbstmörderisch. Da wurde dann natürlich immer CSSR 68 als Beispiel dafür gebracht, wie selbstmörderisch das ist. Und das Interessante ist dann, das war in den 80er Jahren der Fall. Und in den 90er Jahren da hat sich das völlig umgedreht. Da wurde dann gesagt, ja, in Osteuropa, da mag das ja möglich gewesen sein, weil sozusagen der Sozialismus an der Macht, der hat ja vielleicht noch ein paar ethische Ideale, der knallt dann eben nicht in die Menge rein, was siehe China ja überhaupt nicht stimmt. Da wurde dann also nach Gründen dafür gesucht, weshalb das gerade in Osteuropa auch klappen konnte. Und es wurde aber gesagt, na, im westlichen Kapitalismus, da ist das ja unmöglich. Da ist so ein ausgeklügeltes Öffentlichkeitssystem, da kannst du 100.000 auf die Straße bringen, das juckt das Kapital nicht an der linken Schulter. Und also da hat sich die ganze Argumentation komplett umgedreht. Das finde ich doch bezeichnend. Warum können sich eigentlich zum Beispiel die Ansicht nicht gegeneinander ausspielen, wenn man eigentlich das gleiche Ziel verfolgt? Also welche Ursachen hat das? Ist das in der einzelnen Person oder heißt es, dass es dann auch in der freiheitlichen Strömung dann auch noch unterschiedliche Ansichten gibt? Ja, unterschiedliche Ansichten gibt es sicher. Ich denke sogar, es gibt irgendwie auch Gefühlslagen, die die erkenne ich auch in mir selber drin oder so. Also wenn ich irgendwie einen knüppelnden Polizisten sehe, dann habe ich erstmal eine Wut auf den. Ja. Und also solche Gefühlslagen, denke ich, gibt es in uns allen. Und es ist ja auch die Frage der Kampfmittel, das ist ja auch irgendwie in vielen Personen ein Ringen auch immer zwischen solchen Tendenzen. Und die eine Tendenz, die ist halt sozusagen ein ethischer Wert, nämlich im Prozess der Revolution, die ja für was Besseres einstehen soll oder so, diese Revolution nicht schon im Prozess irgendwie zu verraten, dadurch, dass ich etwas mache, anwende, was den ganzen Ideen der Revolution oder der Gesellschaft, die ich mal verwirklichen will, diametral entgegensteht. Das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist ja jetzt, sage ich mal, von bewaffneten Revolutionen, die emanzipatorisch geworden sind, wie viele nationale Befreiungsbewegungen von der baskischen Bewegung, IRA und so weiter, irgendwann auch unterwegs den Sozialismus auch noch vergessen haben, bis hin zur PKK. Nur so kann sich ja sowas oder brutale Guerilla-Gruppierung wie der Leuchtende Pfad in Peru und so, nur so kann sich ja sowas entwickeln. Das unterstelle ich den Leuten nicht, dass die das von Anfang an wollten. Aber es gibt eben auch eine bestimmte Analyse, die viele bewaffnete Revolutionären auch total ausklammern, nämlich eine Analyse einer Militarisierung von revolutionären Prozessen. Und da steht dann eben nicht mehr im Mittelpunkt der revolutionäre Prozess, sondern irgendwann erdrückt die Militarisierung alles. So wie auch es ja einen Prozess gibt von nationalen sozialen Befreiungsbewegungen. Und diese sozialen Befreiungsbewegungen haben am Anfang soziale Motive, wollen ihren armen Schichten der Bevölkerung zu einem besseren Leben verhelfen, machen da aber eine nationale Revolution und das Nationale erdrückt dann das Soziale im Laufe des Prozesses. Und wir merken das auch auf allen Ebenen, also auch innerhalb der Linken zum Beispiel, da gibt es einfach eine Affinität dazu, wenn man sich die Solidaritätsbewegung anguckt, der westlichen Linken, dann hüpft die von einer bewaffneten nationalen Befreiungsbewegung einfach zur nächsten. Im Grunde immer da, wo eine bewaffnete Bewegung gibt, entsteht auch Solidarität. Wir haben unheimlich viele Probleme, Solidaritätsbewegungen aufzubauen für gewaltfreie Revolutionärinnen. Zum Teil übergeht die Linke die, zum Teil werden die gar nicht berücksichtigt oder es ist immer eine andere Person, ist im Grunde bekannter, wichtiger. Ein Beispiel, es gibt ja die schwarze Bürgerinnenrechtsbewegung, hatte ich vorher auch noch vergessen, die war natürlich eine wichtige Vorreiterbewegung für die Studentinnenbewegung und auch für die Gruppen, die gewaltfreie Aktionen da übernommen haben, weil vieles von den 60er Jahren schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, Martin Luther King und so, Sit-in, Go-in, gerade diese Aktionsformen, die wurden ja dann von der Studentinnenbewegung aufgegriffen, auch in Westeuropa, 68 waren das die hauptsächlichen Aktionsformen. Und was ist heute übersetzt zum Beispiel, auch von linken Verlagen? Es gibt deutsche Bücher über die Black Panther, das ist eine bewaffnete Organisation. Es gibt ein deutsches Buch über die Weathermen, das ist eine bewaffnete Organisation, aber eine sehr kleine. Es gibt aber kein deutschsprachiges Buch zum Beispiel über SNCC, über die Student Nonviolent Coordinating Committee. Und es war eine gewaltfreie, viel wichtigere, relevantere, breitere Kreise umfassende Bewegung in den USA, der Bürgerrechtsbewegung. Und ich meine, gut, es ist eins unserer nächsten Buchprojekte jetzt, ein deutschsprachiges Buch über die SNCC zu machen, aber es ist auch immer sozusagen unsere Aufgabe gewesen, solche Sachen darzustellen, über solche Bewegungen zu berichten, über solche Bewegungen überhaupt ernst zu nehmen. Und die nicht als entweder kleinbürgerlich, so der kleinbürgerliche Vorwurf zum Beispiel, natürlich in den 70er, 80er Jahren von Marxisten, der war noch viel stärker an gewaltfreie Revolutionären, der war also im Grunde der, die sind so feige, eine Waffe zu nehmen und außer Haus zu gehen. Das war im Grunde so der Punkt, der uns vorgeworfen wurde. Und dabei haben in zu allen Zeiten und in allen Ländern gewaltfreie Revolutionärinnen auch immer ihr Leben aufs Spiel gesetzt und ihr mit dem Leben bezahlt. Zum Beispiel Ken Saro-Wiwa in Nigeria und andere. Aber Mumia Abu Jamal ist bekannter, natürlich. Das ist auch ein Ergebnis der Arbeit der Linken und was linke Gruppierungen in der Solidaritätsarbeit für wichtig nehmen und was sie nicht für wichtig nehmen. Nö, das sehe ich im Moment keinen Trend, weil es ja kaum soziale Bewegungen überhaupt gibt. Solche Diskussionen und so weiter, die entwickeln sich eigentlich immer erst, wenn soziale Bewegungen irgendwie gesellschaftlich einflussreich werden. Dann gibt es auch solche Diskussionen. Und ich finde auch gut, dass die gibt. Also ich bin da, ich finde, die müssen natürlich solidarisch geführt werden, aber sie müssen auch geführt werden. Weil es immer wieder neue Leute gibt, die dann natürlich erstmal innerhalb ihrer Lebenssituation vor dieser für sie in ganz wichtigen Frage stehen. Und ja, für die ist das völlig legitim, wenn die sich die Frage stellen und wenn sie, ob für die eine oder für die andere Seite irgendwie Argumente bereitgestellt kriegen. Im Moment entdecke ich da keine Tendenz. Es gibt, sagen wir mal so, was ich in den 90er Jahren, 80er Jahren auch schon eigentlich eine positive Tendenz sehe, innerhalb der libertären Szene zumindest. Es gibt ja auch nicht gewaltfreie libertäre Gruppierungen, aber es gibt doch einen sehr gewachsenen gegenseitigen Respekt der verschiedenen libertären Strömungen. Das finde ich positiv und das war auch nicht immer so. Was ich aber zum Beispiel für die Ex-DDR sehr problematisch finde, ist meiner Ansicht nach, könnt ihr natürlich eine andere Sicht drauf haben, meiner Ansicht nach sind viele Stärken, und zwar jetzt meine ich nicht so sehr Stärken im Sinne von Nationalismus und die ganze West-Euphorie hat natürlich diese Bewegung oder das, was emanzipatorisch an ihr war, komplett überfahren, da sind wir einverstanden. Aber was zum Beispiel die Stärken und Wirkmechanismen diese Bewegung waren im Sinne von, dass sie ein militaristisches Regime gestürzt haben. Ein Geheimdienst, immerhin, ist ja auch nicht von Pappe, so ein Geheimdienst nahezu aufgelöst haben. Das ist meiner Ansicht nach in 90er Jahren, gerade in der Ex-DDR, durch diese Nazi-Diskussion, und natürlich, wie wehren wir uns dagegen, ist auch völlig legitim, aber ist in den Hintergrund gedrängt worden, meiner Ansicht nach auch ein bisschen dadurch, dass viele Westgruppen und Autonome dann halt mal kamen und so mit dem Attitüde, jetzt zeigen wir euch mal, wie der Hase im Kapitalismus läuft und so. Aber ist meiner Ansicht nach in der Ex-DDR in den 90er Jahren, die positiven Erfahrungen sind stark in den Hintergrund gedrängt worden. Und zwar jetzt so vom formalen Ablauf her, wie es überhaupt möglich war, so ein militaristisches Regime zu stürzen. Und das ist nicht einfach ein schon marodes System gewesen, das ökonomisch sowieso zusammengebrochen wäre, auch wenn niemand auf die Straße gegangen wäre. Ja? Also so einfach ist es nicht. Kuba hält sich auch und andere haben sich auch gehalten. So einfach ist es nicht, es nur damit zu erklären, dass es sowieso ökonomisch schon bruchreif war. Da ist meiner Ansicht nach viel verschüttet worden, wo ich eigentlich finde, da sollten die Leute eher jetzt nicht gerade stolz drauf sein, aber doch selbstbewusster sein, irgendwie das auch zu sehen, was daran positiv war, jetzt im Sinne von, welche Kampfmittel wurden da angewandt. Das ist aber meine Meinung, meine Sicht so drauf. Bewegungen sind jetzt total tot. Siehst du eigentlich, das geht jetzt zwar in eine ganz andere Richtung, aber es interessiert mich einfach, siehst du eigentlich eine Chance, dass jetzt in nächster Zeit wieder Bewegungen entstehen könnten, wenn wir jetzt aus so einer historischen, dass das mal wieder aufkommen könnte? So. Ich glaube schon. Ich bin da immer optimistisch. Also sagen wir mal so, es gibt ja diese tolle Erklärung von wie entsteht Revolte von Albert Camus. Und die ist praktisch so, also jetzt idealbildlich gesprochen, ein Sklave sieht seinen Herrn, einen anderen Sklaven auspeitschen, zum 275. Mal ganz genauso, und 275 Mal hat der Sklave, der nebendran war und es unerträglich fand, nichts gesagt und geschwiegen. Und beim 276. Mal hat er gesagt, nein, es reicht. Wie auch die Zapatistas ja. Das ist eine Hommage an Camus, das Ibasta. Das kommt von Camus, von Mensch in der Revolte. Irgendwann einfach mal gesagt haben, es reicht. Und dieses, und es ist auch so, da bin ich sozusagen viel zu stark Spontanist, als dass ich mir das irgendwie von irgendjemand einreden lasse, es könne überhaupt jemand erklären. Es kann niemand erklären, warum gerade beim 276. Mal Nein gesagt wird und 275 Mal die gleiche Person das hat über sich ergehen lassen. Und an solche Mechanismen, die hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, solche Mechanismen, davon bin ich überzeugt, die gibt es immer wieder. Und wenn 1988 hat es westliche Sozialwissenschaftler gegeben, die haben Bücher publiziert über die DDR als den stabilsten deutschen Staat auf deutschem Boden, ist noch 1988 ein Buch dazu rausgekommen. Das hat niemand im Westen gedacht, und wenn sie heute alle noch so daherreden, es wäre sowieso schon lange absehbar gewesen und so. Noch 1988 hat es jede und jeder als absolut stabil eingeschätzt. Ich habe das auch also selber im Westen so erlebt. Da hat wirklich niemand wirklich so mit solchen Entwicklungen gerechnet. Ich glaube allerdings, dass zum Beispiel die Zeit der neuen sozialen Bewegung eher zu Ende ist. Also ich glaube, das wird sich jetzt nicht mehr nach diesem westlichen Muster abspielen, dass sozusagen Frauenbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung und was da sonst noch so kreucht und fleucht, antirassistische Bewegung und so, dass die zusammen irgendwie so eine Art Humus bilden, wo dann unheimlich viel passiert, unheimlich viel aufgehalten wird oder vielleicht sogar Gesellschaftsveränderung in Gang kommt. Im Westen hatten wir in den 80er Jahren zum Beispiel Riesenkongresse, die hießen immer von der sozialen Bewegung zur sozialen Revolution. 1993 noch war der letzte anarchistische Kongress, Libertäre Tage in Frankfurt mit 3000 Leuten, auch von der sozialen Bewegung zur sozialen Revolution. Das war immer die Hoffnung so in den 70er, 80er Jahren, diese neuen sozialen Bewegungen, die sind sozusagen nur ein Vorbote, die weiten sich aus, werden irgendwann so gesellschaftlich relevant, dass sie in ihren besten Entwicklungen fähig werden, die Gesamtgesellschaft umzuwandeln. Das glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube, es wird irgendwie, sei es aus den neoliberalistischen Entwicklungen des Kapitalismus, da gibt es ja Ansatzpunkte dafür, Seattle oder sonst was, sei es aus was ganz anderem, irgendein Katastrophenfall wie Tschernobyl, es kann ja auch immer wieder passieren, die legen sich ja auch immer ihre eigenen Eier, aus irgend sowas wird irgendwas entstehen, und ich bin aber überzeugt davon, das wird ganz anders aussehen, wie das, was wir erwarten. Das wird ungefähr so aussehen, ihr müsst euch sozusagen die Autonomen in Kreuzberg 1989 vorstellen, die sich als die revolutionäre Avantgarde per se sowieso gefühlt haben. Und dann kommt sozusagen für die analytisch nie erwartet und auch sonst völlig überraschend, praktisch sie sind die revolutionäre Avantgarde wie bisher, und überall drumherum passiert etwas, was sie selber irgendwie überhaupt nicht verstanden haben. Und so wird das auch passieren. So ist meiner Ansicht nach schon 1968 passiert, nämlich überhaupt eine ganz andere Kultur als die Arbeiterkultur, die ja noch die anarchistische Bewegung der 20er und 30er Jahre geprägt hat. Sowas wie Hippie-Kultur oder irgendwie was da überhaupt 68 alles kulturell gelaufen ist, dem vorausgegangen ist, bis das überhaupt zur 68er-Revolte gekommen ist. Sowas wie ganz neue Musikformen, die Rockmusik und so, eine ganz andere neue Musikform gegenüber der Musikform der 20er Jahre, die Arbeiterlieder, da hörst du ja noch den Marschtritt immer mit. Ja? Da konnte es einen gar nicht verwundern, dass der Militarismus geendet hat. Schon allein von der Musik her musste der praktisch im Militarismus enden. Und sowas, das war ja noch sinnbildlich so, es hat einen anarchistischen Kongress gegeben, 1969, Da war es so, da war die Federica Monseni, die war anarchistische Gesundheitsministerin, ganz kurz, ist auch peinlich, dass sie Ministerin war, aber die ist sehr nett trotzdem. 1936 war die in der spanischen Revolutionsregierung Gesundheitsministerin, war Anarchistin. Und da war ein Kongress in Carrara und da war auch ein 68er Pariser Studentenführer, nämlich Daniel Cohn-Bendit. Und da hat die... da gab es einen richtigen Zusammenprall zwischen den alten arbeiteranarchistischen Gruppen und neuen 68er anarchistisch interessierten Studentinnen und Studenten. Und da hat die Federica Monseni den Daniel Cohn-Bendit eine geschmiert. Also sie hat ihm richtig eine auf den Latz geknallt, weil es sozusagen überhaupt keine Verständigung gab zwischen den zwei Tendenzen. Nun hat sich ja heute herausgestellt, dass diese Watschen, sagen wir immer so, ja, gerade Daniel Cohn-Bendit gegenüber vollauf gerechtfertigt war, wie man ja heute weiß. Ne? Aber ich möchte es bloß als Beispiel anführen, dass im Grunde der alte Arbeiteranarchismus die 68er-Bewegung überhaupt nicht verstanden hat. Und zum Beispiel war ja auch die 68er-Bewegung, die war ja viel stärker marxistisch. Also die hat... Im Grunde hat der Anarchismus nach 68 viel länger gebraucht, sich vom Marxismus zu emanzipieren. Und die alte Arbeiterbewegung, vor allem natürlich die spanische und so, die hatte natürlich die Erfahrung 36, die Stalinisten haben uns hinter der Front verraten und in den Rücken geschossen. Das war für die natürlich geschichtlich gegessen. Das war für die klar, mit Marxisten arbeiten wir nicht zusammen. Punktum. Das war für die Studentinnenbewegung überhaupt nicht klar. Und am Anfang war das ja im Grunde zum Teil vermischt. Dann hat Dutschke gesagt, den Anarchismus, den müssen wir aber auch berücksichtigen. Und irgendwie solche Tendenzen hat es da gegeben. Es hat sich eigentlich erst Anfang der 70er Jahre ausdifferenziert. Übrigens auch so ausdifferenziert, das ist ganz interessant, die Hauptaktionsformen waren ja, wie ich schon gesagt habe, im Grunde Aktionen, gewaltfreie Aktionen, Sit-in, Go-in, kaum was anderes hat ja die Studentenbewegung gemacht. In Paris haben sie noch ein bisschen Steine geworfen, in Deutschland zum Beispiel haben sie schon nicht mal oder kaum Steine geworfen, da war schon das Revolutionäre überhaupt, solche Demonstrationen, Besetzungen und so weiter zu machen. Unis zu besetzen und so weiter. Das war schon das Revolutionäre. Und das waren im Grunde gewaltfreie Aktionsformen. Die Theorie war aber vollkommen marxistisch. Die war internationalistisch, zum Beispiel auch Unterstützung bewaffneter Befreiungsbewegung, natürlich Unterstützung von Ho Chi Minh, Mao, Vietnam. Das war die Theorie. Und dazu haben die aber ein Go-In gemacht oder ein Sit-In oder ein Teach-In, was alles Aktionen waren, die aus der amerikanischen Bürgerinnenrechtsbewegung von Martin Luther King kamen. Und jetzt hat es sozusagen am Ende der Studentinnenbewegung die Auflösung dieses Widerspruchs, gewaltfreie Aktion, bewaffnete Theorie, anarchistische Aktion, marxistische Theorie, in zwei Richtungen gegeben. Das eine, und das waren im Grunde die bewaffneten Gruppen, RAF, Bewegung 2. Juni, die haben das dahingehend aufgelöst, dass sie gesagt haben, wir müssen unsere Aktion der Theorie angleichen. Also wir können nicht einfach in der Theorie Solidarität mit bewaffneten Befreiungsbewegungen machen und müssen wir selber auch bewaffnete Aktionen machen. Das war sozusagen deren Auflösung dieses Widerspruchs. Und unser, natürlich nicht meine, sondern die Leute, die die Zeitung gegründet haben und diese Gruppen damals, die gingen genau den anderen Weg. Die haben gesagt, die Aktionen, und die Aktionen, die waren ja nicht erfolglos, sondern die 68er-Bewegung war ja im Grunde eine ganz minoritäre Bewegung, eine Studentinnenbewegung, nur in Unis wirklich aktiv, mit ein paar Ausnahmen auch in Paris, wo sie kleinere Arbeiterinnenkreise noch erfasst haben und einmal einen Generalstreik machen konnten. Aber in Deutschland hat es diese Kombination zu Arbeiterinnenkreisen, also in Westdeutschland zum Beispiel schon nie gegeben. Und die Auflösung war die, wir brauchen die gewaltfreie anarchistische Theorie zu den Aktionen, die schon sowieso nicht, die waren nicht erfolglos, sondern die waren die sich in der historischen Situation rausbildende Aktionen, die einiges bewirkt haben. Und daraufhin ist im Grunde auch sowas wie Theorie gewaltfreier Aktion, Theorie des gewaltfreien Anarchismus geleistet worden. Das waren dann so die Trennungen. Da hat sich auf der einen Seite Anfang der 70er Jahre, 71 die RAF gebildet und 72 die Graswurzelrevolution gegründet. Und dann gingen die Wege auseinander. Und Anfang der 70er Jahre gingen auch die Wege Marxismus, Anarchismus komplett auseinander. Aber es hat viel länger gedauert, als dass die alten Arbeiterinnen Anarchisten irgendwie wollten. Und die Formen, die 68 gezeigt haben, überhaupt auch, dass Studentinnen sowas wie revolutionäres Subjekt sein könnten und so, oder auch die kulturellen Formen, Musik, Kleidung zum Beispiel, ja, die Anarchistinnen der 20er Jahre, die sind mit Schlips und Krawatte und sauber gewaschen dahergekommen und die Studentinnen der Studentinnenbewegung irgendwie mit dem letzten Tuch und dreckig wie noch was. Und aus der WG raus, in der sozusagen alles gerade so rumstand. Und also diese Unterschiede, die gingen überhaupt nicht zusammen. Und meiner Ansicht nach wird zukünftig, wenn es wieder die Revolte gibt, was ganz genauso Ähnliches passieren. Wir werden die im Grunde nicht verstehen, aber sie wird passieren. Dafür heißt es natürlich, möglichst offen zu sein, nicht zu. Und ich finde auch, es gibt einige Tendenzen zum Beispiel heute, dass sich Szenen eher abschließen, als dass die sich öffnen. Also ich finde, es gibt weniger Zusammenarbeit als noch vor einigen Jahren zwischen verschiedenen Szenen und mehr ausgrenzen, abgrenzen und auch zum Teil diffamieren, obwohl es natürlich zum Teil Sachen gibt oder so. Ein Beispiel, es hat ja jetzt diese Expo gegeben, während der Expo-Eröffnung hat es eine bundesweite Mobilisierung schon sehr lange gegeben dazu, dass es eine überregionale Demo geben soll zur Expo-Eröffnung, kamen 1000 Leute, es war natürlich peinlich wenig, aber es hat am gleichen Tag von der gesamten Antifa-Szene eine Mobilisierung zum Burschenschaftstreffen nach Coburg gegeben. Sowas hätte es noch vor 5 bis 10 Jahren nie gegeben, dass bei einem bundesweit relevant, schon lange diskutierten Thema im Grunde eine gesamte Szene bundesweit zu was völlig anderem mobilisiert. Oder irgendwie, also die zum Beispiel Gehässigkeiten, die ich selber auch erlebt habe in Heidelberg jetzt, als in Philippsburg die Castor-Aktionen waren, zwischen Antifa-Szene und Castor-Szene. Da gibt es zum Teil natürlich immer wieder personelle Überschneidungen, zum Teil sind es aber auch eigene Szenen. Und da gibt es gegenseitige Anfeindungen, Abgrenzungen, bis hin dazu, dass eben junge Antifas sagen, das sind sowieso alles Ökofaschisten, da unterstütze ich kein Schwein davon. Ja, und das finde ich problematisch, solche Abgrenzungstendenzen, so wir fühlen uns wohl in unserer eigenen Szene und je kleiner die ist und so, umso besser. Das verhindert meiner Ansicht nach, Gefühle auszustrecken, offen zu sein, wo gibt es wieder neue Ansatzpunkte für libertäre Tendenzen, wo gibt es Möglichkeiten, unkonventionell und so auch wieder neue Verbindungen zu schaffen, wo gibt es neue Möglichkeiten, das System irgendwo mal zu ärgern oder zu spalten oder irgendwie sowas. Also wo gibt es Möglichkeiten, da einen Spaltpilz reinzubringen und zu sagen, hier kann das System irgendeine bürokratische Maßnahme so nicht durchführen. Ich denke, mit dem Wohlsinn, das ist, glaube ich, irgendwie, es kommt auf die Perspektive drauf an, also wenn man das so von außen sieht, könnte es so scheinen. Ich denke, das ist nicht, das ist den einzelnen Szenen oder Bewegungen, die es noch gibt, irgendwie dabei wohl ist. So. Und ich denke eher, es ist so eine Entwicklung in die Nischen, so, die irgendwie, also jahrzehntelange Prozesse, im Westen mehr als im Osten. Und aber im Osten ist es teilweise, finde ich, noch offensichtlicher, weil es da nicht so eine eigenen Entwicklungsprozesse gab, sondern da kamen, also die wenig bewegten Leute, die es schon immer gab, noch zu DDR-Zeiten und die noch dabei geblieben sind, um so ein paar prinzipielle Sachen aufrechtzuerhalten, die sind halt zu wenige, um halt irgendwie zu sagen, irgendwie, wir können nicht in unserem kleinen Kleinen jeweils bleiben, sondern wir müssen weiter gucken und auch nicht irgendwie unseren Schwerpunkt unseres Widerstandes, den wir für besonders wichtig erachten, irgendwie so begrenzt halten. Und das ist, also, ich denke halt, das ist aber dadurch ist, dass es immer weniger attraktiv ist, es ist auch eine Eigendynamik, die sich damit entwickelt, dass die einzelnen Teilbereichsbewegungen so vor sich hin kleckern und richtig erfolgreich ist ja keine, wenn man davon nicht absieht, dass irgendwie die Antifa-Szene so weit irgendwie so mobilisieren kann, dass es halt noch Mobilisierungserfolge hat durch eine existenzielle Bedrohung. So, und also ich denke, wohlfühlen ist es nicht so. Ich denke, viele Leute haben schon noch einen größeren Anspruch. Das ist aber ein Problem, weil immer weniger Leute überhaupt irgendeinen Berührungspunkt haben, irgendwo sich zu engagieren. Und die Leute, die es halt gibt in den einzelnen Basisgruppen, so, das sind halt meistens so wenig, dass sie völlig ausgelastet sind mit ihrer schwerpunktmäßigen Arbeit, sei es Öko oder Antifa oder sonst was. So. Und dadurch entstehen verschiedene Lebenswelten, die nicht mehr einheitlich sind. Und man kann auch nicht mehr von so einer allgemeinen Szene sprechen, die irgendwie eine einheitliche Linie oder eine einheitliche Kultur hätte. Also mit diesem Anspruch jetzt irgendwie von bestimmten also Herrschaft abzulehnen, das gibt es schon noch. Das war eine andere Entwicklung, was du vorhin erwähnt hast, dass zum Beispiel diese Basisdemokratie auch in bestimmten politischen Projekten durchgesetzt wird. Das ist ein großer Anspruch von vielen oder bei irgendwelchen Aktionen, Camps, dass es da versucht wird, irgendwie Konsensprinzip und auch versucht wird, so eine Alternative zu leben. Aber das sind ja im Grunde wenige, sehr, sehr wenige. So. Und also ich weiß auch nicht, wie man aus diesem Dilemma rauskommt, aber ich finde es so, ich finde es sehr blöd, so, weil dieser Austausch fehlt zwischen den Bewegungen überhaupt, zwischen den einzelnen Szenen. Und so, wenn der stattfindet, findet er auf einer Ebene des gegenseitigen Diffamierens statt, so wie du es gesagt hast, und das stimmt auch, weil alle völlig frustriert sind, so, und aber eigentlich sich nicht eingestehen können, dass es irgendwie völlig albern ist, was da gemacht wird. Alle sind von ihrer Sache besonders überzeugt und alle sind eigentlich nur frustriert, dass immer weniger Menschen, also andere Menschen, sich interessieren für ihre oder für ihre Sache, so, die es irgendwie gibt. So. Wenn ich dir vorhin widersprechen darf, bei deinem Beispiel von vorhin aus Hannover, also ich war ja da selbst bei dieser Protestaktion mit dabei. Und diese 1000 Leute, die eben dort waren, das waren ein Großteil Antifa-Szenen. So. Also es mag jetzt sein, dass es da noch zusätzliche Gegenmobilisierung gab, aber eigentlich die Szene da, die war so eine große Antifa-Szene. Und ich glaube auch, wie ich es erlebt habe, in den 90er Jahren, also Anfang der 90er Jahre, war eher der Konflikt noch schärfer, also zumindest hier im Osten, zwischen denen, die sich als militant definiert haben und denen, die sich als gewaltfrei definiert haben, also so, dass man sich richtig gegenseitig nicht leiden konnte. Und dieser Konflikt, der hat sich ein Stück weit entspannt. Also ich sehe das nicht, dass das schlimmer geworden ist. Aber wenn ich dir vorhin widersprechen darf, bei deinem Beispiel von vorhin aus Hannover, also ich war ja da selbst bei dieser Protestaktion mit dabei. Und diese 1000 Leute, die eben dort waren, das waren ein Großteil Antifa-Szenen. So. Also es mag jetzt sein, dass es da noch zusätzliche Gegenmobilisierung gab, aber eigentlich die Szene da, die war so eine große Antifa-Szene. Und ich glaube auch, wie ich es erlebt habe, in den 90er Jahren, also Anfang der 90er Jahre, war eher der Konflikt noch schärfer, also zumindest hier im Osten, zwischen denen, die sich als militant definiert haben und denen, die sich als gewaltfrei definiert haben. Also so, dass man sich richtig gegenseitig nicht leiden konnte. Und dieser Konflikt, der hat sich ein Stück weit entspannt. Also ich sehe das nicht, dass das schlimmer geworden ist. Aber es war noch, gerade bei dieser AKW-Geschichte, war es natürlich auch so, dass Leute dieselben Ausschließmechanismen auch bei Gewaltfreien gesehen haben. Also sind da hingekommen zu dieser Demo und sahen da so ein bisschen militant aus und da sind sie schon angesprochen, ja, aber hier bleibt man lieber fern, kommt man nicht hierher. wir machen hier eine gewaltfreie Aktion. Ja. Also ich würde da, also ich denke, der Widerspruch ist tendenziell ein Stück zurückgegangen, aber das kam natürlich auch von beiden Seiten. Ja, da kann ich schon zustimmen. Ich glaube aber, also ich meine, wenn es eine größere Bewegung wieder geben wird, dann wird es auch wieder aufbrechen. Also das hat es in allen historischen Situationen in irgendeiner Art und Weise wieder gegeben. Auch wenn zum Beispiel in der Spanischen Revolution, da war es ja nicht so, dass da, ich meine, da gab es ja kaum gewaltfreie Revolutionäre und so. Aber trotzdem hat es natürlich eine Diskussion um die Militarisierung der Revolution gegeben. Und es war ja so, dass die spanischen Milizen irgendwann gesagt haben, gut, dann bilden wir eben eine normale Armee. Und Durruti hat am Anfang Deserteure, die nicht mehr mitkämpfen wollten, auf seiner Seite einfach laufen lassen und hat gesagt, gut, dann geh du ins nächste Kollektiv und nimm eine Schippe Heu, nimm die Heugabel in die Hand. Und am Ende, während der Militarisierung, hat er halt Deserteure erschossen. Und also so eine Diskussion darüber hat es da auch gegeben. In der Russischen Revolution hat es auch eine Diskussion darüber gegeben. Die Kritiker der Roten Armee, die sind halt alle ins Exil gegangen. Und also ich denke, in dem Moment, in dem soziale Bewegungen gesellschaftlich wirkmächtig werden, dann wird die Diskussion immer wieder stattfinden. Es kommt halt darauf an, die solidarisch auszutragen. Das finde ich wichtig. Also jetzt noch ein anderer Bereich, der mir aufgefallen ist, du hast halt sehr viel so über dieses Kappen der Stränge gesprochen. So. Und dann hat sich das aber damit erledigt. Also es war auch noch nicht so richtig klar. Siehst du jetzt eigentlich in den UPP-Ansätzen, ihr habt da auch noch Unterschiede zur ansonstigen anarchistischen UPP-Ansätzen? Ja, also ich würde sagen, nicht gravierend. Der Anarchosyndikalismus ist für Industriegesellschaften schon auch eine Organisationsform, die ich mir jetzt für eine freie Gesellschaft vorstellen kann. Ich denke, da sind die Unterschiede kaum relevant. Ich denke, die Unterschiede, die gehen in die Richtung hin, dass wir eben tendenziell schon gar nicht mehr von so einer arbeiterbewegungsbetonten Gesellschaft in der Utopie ausgehen, sondern die wird viel segmentierter, vielfältiger und so weiter sein und den alten Typus des Arbeiters, der sozusagen die Produktion trägt, den wird es da so nicht mehr geben. Das sind, denke ich, Unterschiede. Insofern war die FAU auch immer stärker betriebsorientiert und dominiert, als wir das je waren. Allerdings, meiner Ansicht nach, hat sich aus ihrer Praxis auch irgendwann mal die Wende vollzogen. Die Wende war nämlich die, als sie ihre allererfolgreichste Kampagne gemacht haben, nämlich die Kampagne in der Kritik des Öko-Cafés aus Chiapas, was die allererste FAU-Kampagne war, die nicht betriebsintern war seit Jahrzehnten. Und genau das war eigentlich die am meisten eingeschlagen hat, weil auf einer Betriebsebene intern im Betrieb, also ich arbeite im Betrieb seit 20 Jahren, aber aus der Erfahrung raus kann ich bloß sagen, lass die Finger von irgendwelcher Betriebsorganisierung. Das führt zu nichts, das ist da tote Hose. Und wenn sich in Betrieben irgendwas tut, dann meistens aufgrund von Skandalen außen, ja, die von außen durch irgendwelche bewussten, sonstigen ökologischen, sonstigen Gruppen und so weiter herangetragen werden. Zum Beispiel, was allein BSE durch ein gestiegenes ökologisches Bewusstsein jetzt bewirkt in Fleischindustriebetrieben, das hätte keine Gewerkschaft durch irgendwelche Aktionen betriebsintern, diese kaputten Leute, die da drin schaffen, die ich auch tagtäglich erlebe, die zu organisieren, hätte das nie geschafft. Also da denke ich, da ergibt sich so bei uns einfach ein anderer Weg zu Organisierung und wie können Sachen politisch wirksam werden. Exportinitiativen, die haben mehr Einfluss gehabt auf die Politik von Rüstungsbetrieben, als es interne Betriebsräte je gehabt haben. Die Anti-AKW-Bewegung natürlich überhaupt, da ist ja die Arbeiterbewegung in AKWs geradezu der Vortrupp, der Knüppelgarten des Staates. Wenn da manchmal irgendwelche Blockaden sind vor Eingängen, da muss die Polizei ja die Arbeitenden davon abhalten, die Demonstrantinnen niederzuknüppeln, da haben die mehr damit zu tun, als mit den Demonstrantinnen selber. Also da drin, in so einem Rangehen, da denke ich, liegen strategische Unterschiede, aber die sind irgendwie nicht so auf Utopien, die sind da nicht gegensätzlich. Gegensätzlich sind sie eher halt zu traditionell kommunistischen, antiimperialistischen Gesellschaftsutopien. Was zur Literatur sagen, so ganz allgemein, die du halt für wichtig empfindest, oder so, vielleicht hast du auch welche mitgebracht, aber das nochmal vielleicht erläutern musst. Ja, einige Sachen habe ich mitgebracht, auch gerade Sachen, in denen Grundsatzartikel zu verschiedenen Sachen stehen, die ich mitgenommen habe. Ansonsten, also wichtige Sachen finde ich auf jeden Fall Étienne de la Boétie von der Freiwilligen Knechtschaft. Dann gibt es ein Buch mit wichtigen Artikeln von Clara Wichmann, Der Weg der Befreiung heißt der. Und Rudolf Rocker, Nationalismus und Kultur, finde ich auch ganz wichtig. Von Pierre Ramu gibt es viele verschiedene Schriften, aber das eigentlich Grandiose von Pierre Ramu ist seine Zeitung in den 20er Jahren, Erkenntnis und Befreiung. Das ist natürlich schwer zugänglich, es gibt ein paar Bibliotheken, die haben die. Gustav Landauer, Revolution, Gustav Landauers Revolution, also das Buch heißt Revolution, ist deshalb wichtig, weil Landauer mit dem Buch dieses Modell von Étienne de la Boétie für den deutschsprachigen Raum im Grunde wiederentdeckt hat. Ja, und ich selber würde auch noch empfehlen, Gandhi, Hind Swaraj, weil das so ein gewaltfreies Revolutionsmodell ist, das aus einem nicht-europäischen Kulturkreis kommt und aber im Grunde dasselbe Modell auf einen Widerstand gegen einen Kolonialherrn anwendet. Ja, danke, dass ihr so lange zugehört habt.